1. Du sollst Jahwe, deinem Gott, kein Rinder oder Schaf opfern, die einen Feller oder Mangel aufweisen, denn solche Opfer sind Jahwe, deinem Gott, ein Graul. 2. Sollte in einer deiner Ortschaften, die Jahwe, dem Gott, dir gibt, ein Person, sie ein Mann oder ein Frau, gefunden werden, die etwas tut, was Jahwe, deinem Gott, missfällt, in dem sie seinen Bund übertreten hat. 3. In dem sie anderen Gotten dient und sich für ihnen, der Son, dem Mond oder dem Gesamten hier des Himmels niederwirft, was ich ausdrücklich verboten habe. 4. Und dies dir gemeldet word, und sich nach sorgfältiger Untersuchung bestätigt, dass dieser Graul tatsächlich in Israel begangen word. 5. Dann sollst du diesen Mann oder dies Frau, die solch ein Übeltat begangen haben, zum Gerichtsblatt zum Tor führen und sie zu Tod steinigen. 6. Die zum Tod verurteilte Person darf nur auf die Aussage von zwei oder drei Zügen hingetotet werden, die Aussage eines einzelnen Zügen ist hierfür nicht ausreichend. 7. Die Zügen sollen zuerst die Hand gegen die Person erheben, sie zu toten, und danach das gesamte Volk, so sollst du das Bos aus deiner Mitte hinwegtilgen. 8. Sollte dir ein Rechtsfall, sie wegen Mordes, einer Agentumsfrage oder einer tatlichen Misshandlung, oder überhaupt irgendeine Streitigkeit in deinen Wohnorten als zu schwierig erscheinen, dann sollst du dich zu dem Ort begeben, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird. 9. Dort sollst du dich und die Levitischen Priester und den Richter wenden, der zu dieser Zeit im AMT ist, Rat zu suchen, sie werden dir dann den Erteilspruch verkünden. 10. Du musst genau nach dem Erteilspruch handeln, den sie dir von dem von Jahwe erwollten Ort mitteilen werden, und in allem ihren Anweisungen präzise folgen. 11. Du sollst gemäß der Weisung und dem Erteil handeln, das sie dir geben, one von ihrem Spruch weder nach rechts noch nach links abzuweichen. 12. Sollte jedoch gemäß so anmassen sein, dem Priester, der dort im Dienst Jahwes, deines Gottes, steht, oder dem Richter Licht zu gehorchen, so muss dies Person sterben, auf dies Weise sollst du das Bos aus Israel hinwegtilgen. 13. Die soll dem gesamten Volk zur Kenntnis gebracht werden, damit sie furcht empfinden und niemand mehr in solcher Anmassung handelt. 14. Wenn du in das Land gekommen bist, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, es in Besitz genommen und dich dort niedergelassenest, und du dann sagst, ich möchte einen König über mich setzen, so weil Volker im Mihirum. 15. Dann darfst du ne denjenigen zum König über dich setzen, den Jahwe, den Gott, erwollt. Es muss ein Landsmann von dir sein, einen Ausländer, der nicht zu deinem Volk gehort, darfst du nicht als König einsetzen. 16. Der König soll sich jedoch nicht zu viel förder halten und das Volk auch nicht nach Ägypten zu rückführen, sich dort viel förder zu beschaffen, den Jahwe hat juch ausdrücklich gesagt, sollt niemals wieder auf diesem Weg zurückkehren. 17. Ebenso soll sich nicht viel Frauen nehmen, damit sein Haar ist nicht erbört, und soll auch nicht übermäßig viel Silber und Gold für sich anhoffen. 18. Sobald den königlichen Thron bestiegen hat, soll sich ein Abschrift dieses Gesetzes, die von den levitischen Priestern erhalten muss, in ein Buch schreiben. 19. Soll dieses Buch stets bei sich haben und sein Leben lang darin lesen, damit lernt, Jahwe, seinen Gott, zu fürchten und Elbestimmungen dieses Gesetzes soe die Satzungen gewissenhaft zu befolgen. 20. Dies soll verhindern, dass sich hochmütig über sein Landslut erhebt und von den Geboten weder nach rechts noch nach links abweicht, damit er von sein Son lange Jahr über Israel herrschen können.